Händchen klein, ging allein, in die weite Welt hinein, Gelb-Büschlein. Friends, we can do better. electronic lady. Electronic lady. We'll be right back. Mm-hmm.